dass mit dem neuen Jahr auch sein Gesalbter lebe. Er segne beides Stamm und Zweige, auf das ihr Glück bis an die Wolken steige. Es segne Jesus Kirch und Schul, er segne alle treue Lehrer, er segne seines Wortes Hörer, er segne Rat und Richterstuhl, er gieß auch über jedes Haus in unserer Stadt die Segensquellen aus. Er gebe, dass aus neu sie Fried und Treu in unseren Grenzen küssen mögen. So leben wir